Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt verhängnisvolle Affären. Wer von euch steckt in einer verhängnisvollen Affäre oder in einer vielleicht verhängnisvollen Affäre? Wer hat eine geheime Liebesbeziehung zu einer Person, eine geheime erotische Beziehung zu einer Person? Wer von euch hat mit irgendjemand anderem, wie man das so salopp sagt, eine Leiche im Keller? Wer von euch führt ein Doppelleben? Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, natürlich auch anonym, das geht natürlich auch, wisst ihr ja, dann anrufen 0130 2911, Telefonnummer, und die Faxnummer 0130 1151 22, verhängnisvolle Affären. Unser Thema heute Nacht im 1 Live Talk Radio. Klaus, 43 Jahre alt. Hi. Hallo Domian. Du hängst in einer verhängnisvollen Affäre? Ich habe mehr als eine Leiche im Keller. Mhm. Und zwar ist meine Leiche dazu noch blauhaarig. Mhm. Das will ich kurz erklären. Ich habe also, bitte darum, ja. Ich habe also vor gut 3 Jahren habe ich also eine Traumfrau, kann man sagen, kennengelernt. Die hat aber keine blauen Haare. Ganz genau. Die hat blaue Haare. Die hat blaue Haare. Aha. Und bei unserem ersten Date stellte sich dann heraus, also dass sie eine sehr auffällige Person ist. Ja. Erstmal schön wie eine Schauspielerin. Wow. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Purple Rose of Cairo. Na klar. Woody Allen. Ja, klar. Wo der Hauptdarsteller in den Zuschauerraum hinabsteigt und ja, die sich eine Dame greift. Und ja, bei mir war es halt umgekehrt. Also ich habe diese Dame kennengelernt in einem Café. Mhm. Hier aus Münster, wo ich lebe. Mhm. Ja, und dann begann diese verhängnisvolle Affäre, nur dass nicht Michael Douglas der Hauptdarsteller ist, sondern ich es war. Du. Ja, und ja, das lief auch alles. Bitte? Während du diese Affäre mit der Frau hattest, hattest du auch eine offizielle Beziehung? Nein, zu der Zeit, sowas habe ich nie gepflegt. Ah, ja. Also wenn, dann war ich immer frei nur für die eine Person. Ja. Und das war auch eben so tragisch, dass ich halt also meine ganzen Emotionen, meine ganze Kraft in diese eine Person gesteckt habe. Mhm. Naja, und das war dann so, ich lernte sie kennen und war also völlig blind. Mhm. Also wenn man mit ihr irgendwo rausging, du kamst irgendwo in eine Kneipe rein, die Leute hörten auf zu reden und guckten. Ja. Und das habe ich also eine Zeit lang genossen und so nach einem halben Jahr also ging mir das gewaltig auf den Senkel, weil ich gedacht habe, also ich kam mir sehr klein vor plötzlich. Mhm. Was führte dann zum Verhängnis für dich quasi? Ja, das Verhängnis war, dass sie also sehr viel als Designerin unterwegs war, auch, also quer in durch Europa, beruflich. Naja, und ich hatte immer dann plötzlich ein komisches Gefühl. Also ich hatte dann auch zwischendurch mal ihren Anrufbeantworter abgehört und dann mitgekriegt, dass andere Männer, Kollegen wohl von ihr oder Bekannte von ihr, dann schon den Hinweis gaben, also wenn du da und da hinfährst, in die und die Richtung, komm doch mal nach Wiesbaden ins Plaza, ich habe immer nur mal sowieso. Also du bist ja dann quasi auf die Schliche gekommen, dass da noch andere Männer im Spiel sind. Das denke ich mir schon, dass das so war. Ich habe es am Anfang nie richtig glauben wollen, bis ich sie dann eines Tages, so nach circa 1,5 Jahren, musste ich meinen Hausschlüssel plötzlich für ihre Wohnung abliefern. Mhm. Und sie hat mich dann also zu ihrem Geburtstag ausgeladen, ausdrücklich brieflich ausgeladen. Und ich war schon auf dem Wege nach Amsterdam, hatte schon ein Hotel gebucht, weil ich sie auch nach Holland fahre. Naja, kurze Rede, langer Sinn. Ich habe meine Fahrt storniert, das Hotel storniert und habe dann, bin ich an diesem Abend um ihr Haus geschlichen. Und sie hatte immer die Angewohnheit, also in ihrem Schlafzimmerfenster die Rollade so weit geöffnet zu haben, dass man reingucken konnte. Ich meine nicht, dass ich jetzt spannermäßig veranlagt war, glaube ich nicht. Naja, auf jeden Fall, ich hatte so eine Ahnung. Und irgendwann nachts so gegen 1 habe ich dann also durch die Rolllade geschaut und gesehen, wie sie sich mit jemandem vergnügte. Ja. Und ihr wart eigentlich bis zu dem Zeitpunkt offiziell zusammen und ein Paar. Kann man so sagen. Und sie hat dir auch signalisiert, Klaus, du bist der einzige Mann in meinem Leben. Sie hat gesagt, dass sie mich liebt. So, sie hat verhängnisvolle Affäre. Was war jetzt das Verhängnisvolle daran? Dass du quasi hörig dieser Frau gegenüber warst oder wieso verhängnisvoll? Ja, das kann man so sagen. Also in dieser Nacht, wo ich sie erwischt habe quasi, mit jemand anders, wusste ich mir eigentlich nicht mehr zu helfen. Befreundeter Taxifahrer von mir, der sagte zu mir, Mensch, da macht ihn nicht unglücklich, tut dir nichts an und so, der hatte auch Angst um mich, ne? Was hast du gemacht dann? Ja, in dieser Nacht habe ich dann erstmal 4 Reifen von ihrem Auto zerstochen und bin nach Hause gefahren, habe mich ins Bett gelegt. habe dann diazepamhaltige Medikamente genommen, um mich zu dämpfen, ne, weil ich also unheimlich geladen war. Und habe in der gleichen Nacht bin ich nochmal hingefahren, weil sie wohnte nur 2 Kilometer von meiner damaligen Wohnung entfernt. Und habe ihr Auto angezündet. Ich meine, es ist niemand zu Schaden gekommen, nicht? Und es war für mich also das Einzige, wo ich sie treffen konnte. Hast du sie getroffen damit, weißt du das? Also sie konnte vorübergehend ihrer Berufstätigkeit nicht nachgehen. Ich habe die Nacht in einer Polizeizelle verbracht. Naja, kurze Rede, langer Sinn. Wie ist die ganze Sache ausgegangen? Die ganze Sache ist eigentlich die ist noch weitergegangen. Die war erst zu Ende. Es wurde Anklage erhoben gegen mich. Ich bekam dann irgendwann im Dezember 94 die Anklageschrift zugestellt von der Staatsanwaltschaft. Hab dann, für mich war das eigentlich beendet. Obwohl ich, also ging mir eigentlich nie aus dem Kopf. Wie ist es letztendlich ausgegangen, Klaus? Ja, ich bin also, es gab eine Gerichtsverhandlung. Und ich habe 1,5 Jahre auf Bewährung wegen Sachbeschädigung, Bedrohung und versuchten Einbruch bekommen. Also, da kann man wirklich sagen, eine verhängnisvolle Affäre war das. Danke für deinen Anruf. Hoffentlich passiert dir sowas nicht nochmal. Jürgen, ich alles Gute. Dir alles Gute für deine Sendung. Sendung heißt es, genau. Okay, alles Gute, ciao. Ja, ciao. Jetzt ist in der Leitung ein Mensch namens Thomas. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Hallo Thomas. Hallo, 23. 23. Ja, verhängnisvolle Affären. Also, folgendes. Ich war letztes Jahr auf Mallorca. Ja. Und hab da eine Frau kennengelernt. Ja. Und hab mit der was angefangen. So, und... Eine Einheimische, eine Deutsche? Ne, eine Deutsche. Eine Deutsche, ja. Wie könnte es auch anders sein? Ja. Und sie sagte mir damals, sie wäre aus Innsbruck. Ja. Und da dachte ich, naja, weil ich war verheiratet zu dem Zeitpunkt noch. Dachte ich, naja, weit weg, kann nichts passieren. Ist ja nicht so ganz Deutschland, aber... Ja... Sie sprechen auch Deutsch in Innsbruck. So, und aus dem Urlaub wieder zurück. Ja. 2 Wochen später gehe ich mit meiner Frau durch die Stadt. Und wen treffe ich? Die Frau. Genau. Nein. So, sie kam nicht aus Innsbruck, sondern aus deiner Stadt. Das ist ja ein Ding. Dummer Zufall. Du hattest ihr aber erzählt, aus welcher Stadt du kommst. Ja, klar. Und sie sagte, ja, ich komme da und da. Hattet ihr denn keine Adressen ausgetauscht? Nö. Nee, das nicht. Also es war so ein richtiger guter Urlaubsflirt, genau. Mit allem drum und dran. Genau. Schön unter praller Sonne. Genau. Und dann hat man sich getrennt und gedacht, naja, Innsbruck ist eben weit. Ne? Ja, und dann? So, und sie sieht mich und spricht mich an. Aha. Gott sei Dank war zu dem Zeitpunkt meine Frau in der Bank. Ja. War zum Glück. Ja. Und sie gibt mir ihre Telefonnummer und sagt, ich soll mich mal melden. Fielst du nicht aus allen Wolken? Hast du nicht gesagt, was machst denn du hier in Wanne-Eickel? Ich war so... Ich konnte nichts mehr sagen. Ich, ja. Ich denke, was macht die denn hier? Ja. Also sie hat dir dann ihre Telefonnummer gegeben? Genau. So, ich mich am nächsten Tag bei ihr gemeldet. Ja. Ne? Das hast du dann doch gemacht. Ne? Ja, ja. Man dachte, ja, mal gucken. Ne? Die Erinnerungen an Urlaub waren gut? Ja, ja, sehr gut. Ja, und dann ging das ein Dreivierteljahr ungefähr gut. So, und dann sagte sie mir, sie ist schwanger. Also du hattest ein Dreivierteljahr eine geheime Affäre mit genau. ihr. Genau. Meine Frau wusste von ihr nichts und sie wusste von meiner Frau nichts. So, ja, schwanger, toll und jung. Abtreiben kam für sie und für mich nicht in Frage, absolut nicht. So, was musste ich machen? Ich musste ihr rein Wein einschenken und meiner Frau. Moment, sie wusste, die Freundin, also die geheime Freundin, ja. wusste auch nichts von deiner Frau? Nö. Ach so, ich dachte, das hättest du der wenigstens erzählt. Nö. Dann hast du beiden Frauen rein Wein eingeschenkt? Genau. Oh weia, wie war das denn dann? Ja, dass ich jetzt allein bin. Also beide haben dich verlassen? Genau. Aber die beiden sind jetzt nicht zusammen? Nee. Man hat ja schon alles gehört, ne? Hat ja sein können. Das Kind, was mit dem Kind? Das kommt nächsten Monat. Das kommt nächsten Monat? Ja. Und du hast zu der überhaupt keine Verbindung im Moment mehr? Momentan nicht. Bist du nicht interessiert daran, wenn sie dann das Kind geboren hat? Dass auf jeden Fall. Das schon, Also für das Kind, weil es ist von mir. Und für das Kind stehe ich auch gerade, ist ganz klar. Die alte, in Anführungszeichen, Beziehung, mit der Frau warst du verheiratet? Ja, ja. Wie lange? 2 Jahre. 2 Jahre. Und dann wegen dieser einen Geschichte ist es dann zum Bruch gekommen? Ja, vor 4 Wochen. Vor 4 Wochen. Seid ihr geschieden schon? Nee, also sie hat vor 4 Wochen die Scheidung eingereicht. Wie fühlst du dich jetzt? Irgendwie doof. Irgendwie doof oder auf Deutsch gesagt beschissen? Beschissen. Ja. Bereust du, dass du diese geheime Sache da dich darauf eingelassen hast? Ja, irgendwie schon. Aber ich sag mal, die Erfahrung, die ich jetzt dadurch gemacht habe, ne? Mhm. Die hat mich doch auch schon was gelehrt, ne? Du bist jetzt dein ganzes Leben lang, wirst du immer treu sein. Ja. Wer es glaubt, wird selig. Eben. Aber ich sag mal, naja. Welche Frau von den beiden hat denn am krassesten reagiert? Deine Ehefrau, deine Angetraute oder die Geliebte? Die haben beide heftig reagiert. Also. Und du konntest nichts hinbiegen und sagen hier irgendwie? Und ich habe alles versucht. Ich bin zu meiner Frau gegangen, hab dir das erklärt. Mhm. Ich sag, wie kann man denn sowas erklären? Ich meine, so eine Urlaubsgeschichte kann man vielleicht noch erklären, aber die andere Sache ist ja, wenn das ein Dreivierteljahr parallel läuft, ja, ist das schwer zu erklären. Ja, das war auch sehr schwer. Also ich habe geschwitzt ohne Ende. Also ich habe mich gar nicht gut dabei gefühlt. Kann ich mir fast vorstellen. Ja. Und wie habe ich dir erklärt? Ich habe ihr gesagt, dass ich den Flirter im Urlaub mit ihr hatte. Mhm. Gut, das konnte sie noch verstehen. Mhm. Aber sie konnte halt nur nicht verstehen, dass ich danach noch was mit ihr hatte. Ne? Wie dumm auch. Ja, ne? Und ich sag ja, weil bei uns in der Beziehung lief es sowieso nicht besonders, auch im Bett nicht. Mhm. Und ja, ne? Mhm. Also meinst du, dass es vielleicht über kurz oder lang sowieso zur Trennung gekommen wäre von deiner Frau? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit, ja. Sicherheit, ja. Liebst du denn eine von den beiden Frauen noch heute? Lieben, ja, wie definiert man Lieben? Also okay, lass mal stecken. Ich glaube dann keine von beiden. Ja, glaube ich auch nicht mehr. Also kümmere dich um das Kind. Ja, auf jeden Fall. Das ist deine Pflicht. Unterstütze die Frau. Und ich wünsche dir eine gute Zukunft. Ja. Mit welchen Frauen und mit wie vielen Frauen auch immer. Okay. Tschüss, Thomas. Also, Domian, ja. Kannst du mir noch ein Autogramm schicken? Ja, das machen wir. Okay. Alles klar, jo. Wir rufen dich nochmal an wegen der Adresse. Okay, okay. Ciao. Jo, tschüss. Sebastian, nicht 27, sondern 22. Ja, genau. Hallo, Domian. Sebastian, verhängnisvolle Affären. Ja. Oder Affären, die vielleicht verhängnisvoll werden können. Das ist das Thema heute. Nee, also ich hatte eine verhängnisvolle Affäre. Erzähl. Und zwar war es so vor 7 Monaten, also letztes Jahr, so Ende Sommer. Mhm. Und da habe ich halt auf einer Geburtstagsfeier ein türkisches Mädchen kennengelernt. Mhm. Ich selber bin Deutscher. Mhm. Ich meine, er hört, glaube ich. Und, Ja, ich dachte, es ist also, Mongolei oder so, aber ich glaube, es ist ein Deutscher, der Sebastian. Ja, gut. Ich habe sie kennengelernt und wir haben uns dann auch angefreundet auf dieser Party. Mhm. Und da haben wir auch ziemlich viel Alkohol getrunken. Mhm. Und ja, und wir haben uns halt kennengelernt und verstanden halt. Mhm. Also war alles super irgendwie, so hat gestimmt für uns beiden. Und dann hatte ich halt auch eine schöne Nacht mit ihr. Mhm. Also, wir haben zusammen geschlafen. Im Anschluss an diese Fete? Ja, genau. Ja. Wir sind dann zu mir gefahren mit dem Taxi. Mhm. Und sie war dann auch bei mir. Mhm. Ja, und dann ist halt passiert. Ja, und das war eigentlich das Verhängnisvolle halt. Warum? Ja, weil, also sie ist, wie gesagt, Ausländerin und ich habe nicht mit den Konsequenzen gerechnet. Also, wir haben zwar verhütet und das ging schief. Sie ist also schwanger geworden. Mhm. Ja, und ihre Familie, die macht mir jetzt die Hölle heiß. Dass du sie heiraten sollst. Ja, genau. Ja. Wie ist denn dein Kontakt jetzt zu dem Mädel noch? Also sehr schlecht. Sehr schlecht. Die wollen mich zwar mit ihr zusammenbringen, aber also ist klar, ich will nicht. Also mit Gewalt erreicht man gar nichts, ne? Ja, genau. Und du bist ja auch hochschwanger, ne? Im Moment. Ja, im Moment ja jetzt. Also es wurde auch sichtbar, also erste Zeit hat man nichts gemerkt, sie wusste auch nichts, also sie hat sich auch nicht dabei gedacht. Wir haben uns dann auch noch so 2-3 Mal in der Woche so gesehen. Aber du warst gar nicht, auch anfänglich, gar nicht großartig verknallt in die Frau. Nee, gar nicht. Das war eine gute One-Night-Stand-Geschichte. Ja, genau, sowas. Und was ist da bei den Verhüten schiefgelaufen? Ja, also wir haben ein Kondom benutzt, also sie hat gar nichts genommen, also keine Pille und so, und das Kondom, das war defekt. Also, so, jetzt, wie macht dir denn diese türkische Familie jetzt Dampf? Wie versuchen die denn, dich zu bedrängen? Also, ich war auch noch verlobt, muss man dazu sagen, und die Beziehung ist auch in die Brüche gegangen, weil bei uns wird halt ständig angerufen und die drohen mir und ich solle sie heiraten oder, also, weil ihre... Wer droht denn da? Der Vater? Ja, die hat halt Brüder, also mehrere Brüder und ihr Vater halt auch, die sind halt ziemlich sauer und das Mädchen wird jetzt also völlig verachtet von der ganzen Verwandtschaft und sowas halt. Meldet sich das Mädchen denn auch bei dir und sagt, dass sie dich heiraten will? Ja, sie darf nicht. Also selber darf sie nicht mit mir reden. Ach so, aber du sollst sie heiraten, obwohl du gar nicht mit ihr reden darfst. Ja, genau. Die Eltern, also die haben Angst irgendwie. Die haben Angst davor, dass wieder irgendwas passiert mit uns beiden oder sonst was. Ich weiß auch nicht genau. Mehr kann ja jetzt gar nicht mehr passieren, ne? Also als das, was passiert ist. Die haben also auch mein Auto schon also verunstaltet, so demoliert. Also richtig. Sachen reingeritzt. Ja, richtig. Hast du Angst richtig vor denen? Ja, also ich kann mich nicht dort sehen lassen, wo die Leute halt wohnen, die mit ihr verwandt sind. Und ich hatte auch ein paar Freunde, die waren Ausländer, also habe ich immer noch viele, aber die sind, hat sich nachher rausgestellt, auch um zwei, drei Ecken mit der verwandt und ich kann mich also nirgendwo dort mehr sehen lassen. Ach, und die ehemaligen Freunde sind jetzt auch deshalb keine Freunde mehr. Genau, genau. Das sieht man doch sehr, wie traditionell das in vielen, nicht in allen, aber in einigen türkischen Familien noch, wie die Tradition lebt. Ja, ne? ja, das hätte ich auch nicht. Und wie vermurkst das alles ist. Ja, genau. Das hätte ich also absolut nicht gedacht. Naja, das habe ich hier schon einige Mal gehört in der Sendung, auch dass türkische Mädchen mich angerufen haben und mir davon erzählt haben, die selbst ganz unglücklich sind dann damit. Ja. Wahrscheinlich ist das Mädchen auch völlig unglücklich, die will dich vielleicht auch gar nicht heiraten. Ja, schätze ich mal schon. Ja. Wie lange hast du sie jetzt nicht gesehen? Boah, wie lange war das letzte Mal? Vor 4 Monaten. 4 Monate, ne? Und in steter... Da hat man ja auch noch nicht so viel gesehen. Na gut. Aber in steter Regelmäßigkeit melden die sich jetzt bei dir. Ja. Also wie soll es denn weitergehen? Du bist ganz klar entschieden. Du hast denen ins Gesicht gesagt oder am Telefon gesagt, ich will das Mädchen nicht heiraten. Ja, genau. Also ich habe gesagt, also ich würde zwar für das Kind aufkommen und so, ist klar. Also habe ich verbockt und... Und du bleibst jetzt auch auf jeden Fall bei deiner Meinung. Ja. Würde ich dir auch dringend raten und dich da nicht zwangsverheiraten lassen, weil das ist Unglück für alle Beteiligten letztendlich. Ja, das sowieso. Also das macht ja dann auch keine Freude, wenn man dann so ein Leben führen muss, was einem sowieso nicht gefällt. Also die verstehen das halt nicht. Die haben da vollkommen andere Ansichten und das hätte ich mir nie träumen lassen. Also ich habe schon mal gehört, dass da zu Schwierigkeiten kam vom Freund oder so, weil er die Schwester von jemandem angebaggert hatte oder sowas. Aber sowas hätte ich mir nie träumen lassen. Also das ist dir jetzt auch eine Lehre. Ne? Vielleicht auch demnächst bessere Kondome zu kaufen und dir deine Freundin vielleicht auch genauer auszugucken. Ja, doch. Also Sebastian, das ist wirklich in der Tat eine verhängnisvolle Affäre gewesen. Ne? Ja, also die ganz kurz nur... Ich würde jedem also raten, vorher zu überlegen, mit wem er sich einlässt, weil die anderen Völker, die haben halt doch andere moralische Ansichten und sowas. Also wobei, damit kommen wir überhaupt nicht klar. Ja, wobei natürlich alle Türken nicht so sind, aber es gibt in den türkischen Familien eben solche Standpunkte nach wie vor. Ne? Und das haut uns um, weil wir da halt wirklich anders moralisch mittlerweile denken. Gott sei Dank mittlerweile anders denken. Ne? Das ist menschenverachtend, was da abgeht. Sebastian, wie auch immer, was weiter passiert, alles Gute. Ja, okay. Auf dass dir da nicht Gewalt nur angetan wird, ne? Viel Glück. Ja, also es wurde versucht, sagen wir es nur so, aber ich war schneller. Sebastian, alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Silvia, 21. Ja, hallo Domian. Ja, hallo, du bist aber laut. Ach. Eine laute Silvia. Echt? Ja. Na, ich kann auch ein bisschen leiser reden. Ich schaue mal ein bisschen runter. Normalerweise sage ich immer, dass ich laut reden soll. Alles klar. Also. So. Tja, jetzt muss ich erst mal überlegen, wo ich am besten anfange. Am besten da, wo es am spannendsten direkt ist. Ja. Keine langen Vorreden, da haben wir keine Zeit für. Also ganz einfach, ich habe einen Jungen kennengelernt damals, das war 95, bin mit dem auch ziemlich schnell zusammengezogen und so nach 4-5 Monaten hat er mir auf einmal erzählt, dass er von der Polizei gesucht wird und dass er ist ein Marokkaner und er ist damals von Deutschland abgehauen nach Marokko, um der Gefängnisstrafe zu entgehen und kam schwarz mit den Papieren wieder zurück nach Deutschland. Also um einer Gefängnisstrafe in Deutschland zu entgehen? Ja, richtig. Was hat er angestellt? Ach, das war Beihilfe zum Diebstahl. Er sollte wohl ein halbes Jahr sitzen und das wollte er wohl nicht und wollte nach Marokko und nie wieder zurückkommen. Und er hatte aber seine Familie hier in Deutschland und nach 2 Jahren hat das halt dann nicht mehr in Marokko ausgehalten. Und weil seine Aufenthaltsgenehmigung mittlerweile abgelaufen war, konnte er nicht mehr zurück. Also ist er mit schwarzen Papieren zurück nach Deutschland gekommen. War dann auf der Flucht und wohnte mittlerweile bei mir. Und dann habe ich mich mit ihm ausgesprochen und habe zu ihm gesagt, ich will zu ihm stehen, nur er soll sich eben der Polizei stellen. Und selbst wenn er dann das halbe Jahr absitzen müsste, wäre das nicht so schlimm. Schließlich könnten wir dann wenigstens in Ruhe leben. Genau. Das hat er dann auch getan, kam ins Gefängnis. Da wurde uns dann auch gesagt, dass er nach dem halben Jahr abgeschoben wird. Und da habe ich ihn dann im Gefängnis geheiratet, damit er auch hier in Deutschland bleiben konnte. Und dann kam er im Januar 96 wieder raus. Ich hatte mir eine Arbeit gesucht. Er kam dann also wieder Ende Januar, wollte auch eine Arbeit suchen und fand keine. Und ich sag mal so, irgendwann im August oder September 97, dann ist mir auf einmal aufgefallen, dass irgendwas nicht mit dem stimmt. Der ist ständig weg gewesen auf einmal. Ich habe gemerkt, der bemüht sich um keine Arbeit. Und dann habe ich rausbekommen, dass er Drogen nimmt. Und das hatte er damals auch schon getan. Was für Drogen? Harte Sachen? Ja, Koks, Heroin. Heroin. Und wie hat er das finanziert? Mit Dealen? Ja, mit Dealen und mit Klauen. Und deswegen hatte er damals auch das halbe Jahr Strafe wegen Diebstahl. Nur das wusste ich ja alles nicht. Wir halten mal fest, als du das gemerkt hast, warst du schon mit ihm verheiratet. Ja, ne? Richtig. Und ja, ihr habt auch zusammen gewohnt, ne? Ja, klar, sicher. Wir haben die ganze Zeit zusammen gewohnt. Nur, ich sag mal so, ich hatte keine Ahnung von Heroin. Ich kannte mich damit nicht aus. Du warst sehr jung. Wie alt warst du? Ich war 19, als ich geheiratet hatte. Und wie alt war er da? Er ist 2 Jahre älter als ich, also er war 21. Jetzt bist du ihm da auf die Schliche gekommen. Wie ging es dann weiter? Erst hat er natürlich alles geleugnet. Nur ich habe dann nachher, sag ich mal, Alufolie gefunden und Röhrchen und so. Ich wusste erst gar nicht, was das ist. Bin damit zur Drogenberatungsstelle gegangen. Die haben mir dann erstmal erklärt, was das alles ist. Ja, dann habe ich mich in Ruhe mit ihm ausgesprochen. Er sagte dann, er wollte damit aufhören und er wird das nur seit einer kurzen Zeit machen. Und ich habe ihm natürlich wieder geglaubt, weil ich keine Ahnung hatte. Ich dachte, ja, wenn er aufhört, hört er auf. Ich wusste nicht, dass es so schwer ist. Und ja, dann wurde alles nur schlimmer. Dann hat er auch angefangen, mich zu schlagen und wurde aggressiv und kam natürlich alles durch den Drogenkonsum. Dann hatte er nicht mehr genug Geld. Ja, wie habt ihr euch finanziert? Hast du ihn durchgefüttert? Ja, so ungefähr. Hast du gearbeitet? Hast du eine Arbeit? Ja, ich habe gearbeitet. Und irgendwann... Wie ging das Ganze dann aus, ja? Ja, das ging dann so aus, dass er letztes Jahr im August, wurde mir das dann alles zu bunt und dann bin ich abgehauen. Der hatte mich sogar festgehalten in der Wohnung, wollte mich gar nicht mehr gehen lassen. Immerhin, so lange hast du es ausgehalten, bis letztes Jahr August. Richtig. Und dann bin ich abgehauen, bin zu meinen Eltern gegangen, habe die Scheidung eingereicht. Und das hieß ja dann für ihn, dass er abgeschoben wird. Und dann bin ich auch 2 Monate weg gewesen. Also untergetaucht, oder? Ja. Wie? Und ist die Scheidung durch mittlerweile? Nee, noch nicht. Auf jeden Fall kam es dann dazu, dass ich mich wieder mit ihm unterhalten habe. Er hat mir erzählt, er hätte mit allem aufgehört. Ich bin nochmal zurückgegangen. Du bist aber ganz schön doof. Hab die Scheidung wieder zurückgezogen. Und dann fing das Ganze wieder von vorne los an, natürlich. Ja, dann habe ich die Scheidung wieder eingereicht. Und eine Woche später hat er eine alte Frau überfallen. Nein, hat den Schlüssel geklaut und ist mit dem Auto abgehauen. Und dann haben sie ihn festgenommen. Und stand ist er weg. Im Knast, oder wie? Ja, im Knast. Ja. Und die zweite Einreichung der Scheidung läuft? Die läuft und die wird durchgezogen. Und ich hoffe sehr, dass du es nicht nochmal rückgängig machst. Nee, auf keinen Fall. Also da muss ich ja wirklich sagen, so viele Jahre... sich so hinhalten zu lassen, ist schon fast eine Meisterleistung. Was ist da in dir vorgegangen? War das auch eine Art? Ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Oder war das so eine völlig übermäßige Liebe zu dem Typen? Ja, ich wollte es nicht. Ich habe gedacht, irgendwie, ich habe alles für den getan und ich liebe den und der liebt mich und irgendwie kann ich ihm helfen und der will aufhören. Ich habe alles für ihn getan. Ich habe ihn geheiratet, damit sie ihn nicht abschieben. Ja, klar. Ich habe meine Schule aufgegeben und eine Lehre angefangen, damit einer von uns Geld verdient. Aber jetzt halt volle Kanne gescheitert, ne? Kann man sagen. Willst du ihn nochmal irgendwann sehen oder ist jetzt wirklich Schluss? Nee. Also ich weiß, wenn ich ihn jetzt im Gefängnis oder so besuchen würde, dann wüsste ich ganz genau, vielleicht wird er mich wieder so weit bringen. Also die Gefahr besteht immer noch, dass er dich weich kochen könnte. Ja, und deswegen, ich schreibe ihm nicht und ich reagiere auch nicht darauf, wenn er sich meldet und ich gehe ihn nicht mehr besuchen, gar nicht. Also ich hoffe, dass du das durchhältst diesmal. Ja. Und dann quasi jetzt ein neues Leben anfängst, ne? Ja, mit 21. Und vorsichtiger an also Sachen rangehst. Ja, also den Fehler werde ich wohl nie wieder machen. Das ist aber auch wirklich eine klassische, ne? Eine klassische verhängnisvolle Affäre, die völlig verwickelt ist, ne? Und auf jeden Fall. Danke für deinen Anruf und für die Zukunft alles Gute. Alles klar. Tschüss, Silvia. Thorsten. Ja, hallo, Domian. Es heißt schlicht Domian, hi. Ja. 22 hast du. Bist du. Ja, genau. Und ich habe ein ganz großes Problem und habe auch schon mit meiner Cousine drüber gesprochen und die hat gesagt, ich sollte bei dir anrufen. Sagt die Cousine? Ja. Die hört dich jeden Abend und hat gesagt, ruf da einfach mal an. Ich grüße herzlich die Cousine von Thorsten. Ja, genau. Was ist los, Thorsten? Also ich habe seit 3 Jahren eine feste Beziehung und auch eine gute Arbeitsstelle. Und jetzt habe ich seit knapp einem halben Jahr ein Verhältnis mit der Frau von meinem Chef. Seit einem knappen Jahr? Nach einem halben Jahr. Nach einem halben Jahr. Knapp ein halbes Jahr schon. Ein Verhältnis mit der Frau von meinem Chef. Mhm. So, und jetzt ist das Problem, ich war vor einem Monat krankgeschrieben und habe dann halt in der Firma Dienst geschoben. Wie krankgeschrieben und in der Firma Dienst geschoben? Ja, halt, weil ein bisschen knapp Personal war für uns so, Lager. Also obwohl du krank warst, bist du in die Firma gegangen und hast da was gemacht? Ja, genau. Mhm. So, und dann war ich im Büro, um mir was unterschreiben zu lassen und dann ist es halt passiert, wir haben uns halt im Büro geliebt und... Halt, Moment, die Frau von deinem Chef arbeitet mit in der Firma, oder wie? Die arbeitet mit in der Firma als Sekretärin. Mhm. Und dann hat sie dich an diesem besagten Tag, den du gerade beschrieben hast, verführt im Büro? Ja, genau. Und da ist es gleich im Büro zur Sache gegangen? Also wir kannten uns vorher schon ein bisschen, hatten vorher schon ein bisschen was. Mhm. Was heißt ein bisschen und, was? Also wir haben schon miteinander geschlafen und so vorher, aber halt nicht in der Firma, wir haben uns dann halt getroffen irgendwie. Mhm. Wie alt ist die Frau des Chefs? Sie ist 28, er ist 43. Mhm. Und naja, wir wussten genau, die sind alle auf Außendienst, es kann nichts passieren. Mhm. Und dann ist halt ein Kollege ins Büro reingeplatzt, der vergessen hatte, einen Stundenzettel abzugeben. Und ihr beide lagt auf dem Schreibtisch? Ja, also er gesagt, sie lag auf dem Schreibtisch und du? Ich stand davor halt. Mhm. Nackt. War halt eine beschissene Situation. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, besonders wenn man dann mit dem Kollegen dann und naja. Was hat denn der Kollege gesagt, als er reinkam? Ja, also der ist halt wortlos wieder rausgegangen, aber seitdem das passiert ist, wenn ich dann halt morgens zur Arbeit komme, werden irgendwie schnippische Bemerkungen gemacht und so. Also im Klartext, die Sache ist jetzt im Betrieb durch. Die wird also unter den Kollegen, also bis zum Chef ist es wohl noch nicht durchgedrungen, sonst wäre ich schon raus und davor habe ich Angst. So, und ich habe Angst, ja, dass meine Freundin das mit rauskriegt und... Habt ihr euch ganz schön reingeritten, ne? Würde ich mal so ganz schlichtweg sagen. Was meint denn jetzt die Frau, deine Geliebte, die Frau des Chefs, wie es weitergehen soll? Ja, sie hat zu mir gesagt, also im Büro dürfte es nicht mehr passieren und wir könnten uns anderweitig treffen. Ja, aber seid ihr denn von Sinnen, wenn dieses schon durchgesickert ist in der Firma, ist es eine Frage, wirklich eine Frage der Zeit, Thorsten, dass der Chef das erfährt? Ja, aber ich meine, wenn... Hundertprozentig. Könnte ich schwören, dass das wahrscheinlich gar nicht mehr lange dauert. Dann steckt irgendjemand ihm das. Ja klar, aber ich meine, wenn man die Frau sieht, die hat irgendwie eine animalische Wirkung. Ja, gut. Da kann man nicht anders... Okay, ich liebe meine Freundin auch. Will ich dir gerne glauben. Aber jetzt geht es ja erstmal darum, wie man einigermaßen jetzt aus dieser Verstrickung rauskommt. Oder ob man einfach alles auf sich zukommen lässt und dann passiert das große Chaos vielleicht. Du hast eine Freundin, die du sehr liebst. Ja, stimmt das? Ja, das stimmt. Ja? Ich bin 3 Jahre mit ihr zusammen. Liebst du sie wirklich sehr? Ich liebe sie wirklich sehr. Heiß und innig und ihr habt auch ein gutes Verhältnis im Bett oder hapert es da ein bisschen? Nee, eigentlich nicht. Mhm. So, was für ein Gefühl hast du jetzt zu der Frau von deinem Chef? Reine geile Sexlust oder was? Ja, das ist halt, wenn ich dann halt so reinkomme, sie guckt mich an, ich guck sie an und dann ist irgendwie irgendwas da, dann... Mhm. Also, als wenn man sich ein bisschen... wie soll ich das sagen... Ich verstehe schon. Die Klamotten vom Leib reißen. Ja, ich verstehe. Aber du bist nicht in die Frau verliebt. Nein, nicht. Nein. Dann gibt es im Prinzip nur noch eine ganz klare Verhaltensweise für dich, Thorsten. Hör auf. Unterlasse dieses Verhältnis. Du bist völlig blauäugig. Was denkst du denn, wie sich das weiterentwickeln kann? Die macht dir einen ziemlich blöden Vorschlag, sich nicht mehr in der Firma zu treffen und da miteinander zu schlafen. Mhm. Denkst du denn, das löst das Problem? Nee, das löst es überhaupt nicht. Es kommt über kurz oder lang raus, jetzt nachdem der Typ euch gesehen hat. Ja, und das ist dann halt der Knackpunkt, der Typ, der uns da gesehen hat. Ja. Also ich würde an deiner Stelle wirklich, also bei allem Verständnis für leidenschaftliche Anziehung oder so, das ist jetzt so vertrackt da, die Finger von dieser Frau lassen, Mensch. Ich weiß jetzt auch nicht... Du gefährdest deine Liebe, deine Freundschaft, deine Freundin, du gefährdest deinen Job. Welche Risiken willst du denn noch eingehen? Na, ich weiß jetzt auch nicht, wie es ist, wenn ich jetzt sage, hör mal, ist nicht mehr, dass sie dann hier sich irgendwie was einfallen lässt und dann halt zu ihrem Mann geht und irgendwann irgendwas verklickert, dass ich sie hält, halt irgendwie, wie man es jetzt in den Nachrichten hört, sexuell belästigt oder so. Klar, du bist natürlich jetzt in der, Jürgen, das kann natürlich auch, kann dir auch noch passieren, ja. Ja, deswegen wäre es vielleicht ganz gut, wenn du dich friedlich mit ihr einigen würdest, dass ihr beide das unterlasst. Wie ist die Frau, denn kann man mit der reden oder ist die ziemlich... Ja, eigentlich kann kann man sehr gut mit ihr reden, in manchen Beziehungen, aber nicht mit allem. Dann versuch ihr das doch einfach verständlich zu machen, dass du gerne da dich da erstmal raus da verabschieden möchtest von dem Verhältnis, dass ihr vielleicht Freunde bleiben könnt, was man da immer so sagt. Aber raus aus dieser wirklich verhängnisvollen Situation, in der du da drin steckst. Also meinst du das auch? Unbedingt. Was meint deine Cousine? Ja, die hat gesagt, ich sollte am besten Abstand gewinnen und mich an meine Freundin halten. Mhm. Sagte, ich glaube, deine Cousine ist eine schlaue Cousine. Ja, sicher. Im Ernst jetzt. Also ich denke, das ist sicher der richtige Ratschlag auch. Naja. Deshalb habe ich ja gedacht, ja, dann, wenn sie mir schon einen Ratschlag gibt, dich anzurufen, dann rufe ich halt mal an. Mhm. Hättest du vielleicht lieber jetzt gehört, dass ich was anderes gesagt hätte, oder? Nee, das nicht, weil ich möchte auch daraus, nur das Problem ist, ich entweder mache ich weiter und riskiere, dass der Chef das rauskriegt und ich meinen Job verliere. Mhm. Ja, und unweigerlich kriegt meine Freundin das dann auch. Eben. Also es könnte jetzt vielleicht passieren, im schlimmsten Fall, dass diese Frau, die Frau deines Chefs, dich in irgendeiner Weise schlecht macht bei ihrem Mann, dass du deinen Job verlierst, aber du hast eine Freundin. Ne? Ja, die habe ich, die hält auch zu mir. Also bis jetzt hat sie zu mir gehalten. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn das dann rauskommt. Genau. Deswegen zieh du die Notbremse und rette, was zu retten ist. So kann man sagen. Du lebst schon riskant genug im Moment. Stopp sofort alle Aktivitäten und hoffe, dass sich das irgendwie beruhigt und vielleicht irgendwie das alles versickert. Okay. Thorsten, toi toi toi. Recht vielen Dank. Tschüss. Tschüssi. 1.32 Uhr und 3 Sekunden und jetzt machen wir eine Musikpause. Sekunden, hier ist 1Live Domian, Talkradio von 1Live, Radio 1Live und dem WDR Fernsehen. Heute Nacht heißt unser Thema verhängnisvolle Affären. Wer von euch hat Beziehungen oder hat eine Affäre mit jemandem, die vielleicht verhängnisvoll werden könnte oder die sogar verhängnisvoll geendet hat? Das können ganz geheime sexuelle Liebesbeziehungen oder Liebesbeziehungen sein zu einer anderen Person. Es können vielleicht aber auch Beziehungen zu einer Person sein, die nicht geheim sind, sondern die einfach, dass man in einer ganz schlimmen Abhängigkeit zu jemandem lebt und dass die andere Person einen so richtig reingerissen hat. Wir haben ja gerade auch so ein ähnliches Beispiel gehört. Oder wer von euch führt ein regelrechtes Doppelleben? Das geht vielleicht eine ganze Weile gut oder vielleicht sogar sehr lange gut, aber irgendwann geht es vielleicht auch nicht mehr gut. Und dann könnte eine solche Affäre auch sehr verhängnisvoll enden. Also wenn ihr Lust habt, euch mit mir darüber zu unterhalten, von mir aus auch gerne sehr anonym, dann ruft mich an 0130 29 11. Das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Und wenn ihr faxt, dann bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann zurückrufen können. Es geht weiter mit Florian und der ist 21. Ja, hallo Domian. Hallo Florian. Ich hatte vor 3 Jahren eine verhängnisvolle Affäre, besser gesagt gleich zwei. Gleich zwei, ja. Schlimmer Finger. Ja, ich war 18 Jahren. Ja, richtig. Also ich war mit meiner Freundin zusammen und dann, wie das halt so ist, mit 18, man will die Welt erkunden. Man hat auch noch andere Bedürfnisse. Ja, das auch, ja. Und dann hat sich das halt so im Laufe der Zeit ergeben, dass es halt 3 Frauen nebeneinander waren. Wie bitte 3 Frauen? 3 Frauen parallel mit 18 Jahren. Jawohl. Und, da lacht er. Und die Frauen wussten gegenseitig überhaupt nichts voneinander. Richtig, wussten sie nicht. Aha. Bis zu einem ganz verhängnisvollen Tag. Jetzt sag mir bitte, wie lange das lief, parallel? Etwa 2 Monate, das, alle 3. Das geht ja noch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du in diesen 2 Monaten fast Managerqualitäten entwickelt hast, um das alles zu koordinieren. Ja gut, ich meine, die Ausreden, da muss man halt ein bisschen kreativ sein, das geht ja schon. Gab es denn eine Hauptfreundin oder waren alle drei gleichberechtigt quasi? Nee, also im Endeffekt, wie gesagt, mit der, wo ich als erstes zusammen war, das war schon eigentlich die Hauptfreundin, aber es hat sich dann so mit der Zeit wegtendiert, also mit der Zeit habe ich dann doch für eine andere, also von den drei dann doch mehr empfunden, wenn man da davon überhaupt sprechen kann. Und naja gut, verhängnisvoll wurde es erst dann, als ich wohne in einer Kleinstadt mit 30.000 Einwohnern. Und als ich dann mal mit einer so Arm in Arm über die Fußgängerzone lief und die anderen beiden befreundet waren, das hört sich jetzt echt komisch an. Du wusstest gar nichts davon, dass die anderen beiden befreundet waren? Die waren alle drei befreundet. Das wusste ich aber nicht. Alles nicht, ne. Und ja gut, die anderen zwei waren gerade auf Schaufensterbumme, so wie das halt bei Frauen ist, und gehen wir mal einkaufen und so. Und ich laufe dann so mit der anderen Arm in Arm durch die Fußgängerzone und auf einmal sieht es eine von den beiden und sagt, hey, was geht denn da? Und das ist ja mein Freund. Und die guckt so, was, dein Freund, mein Freund? Auf jeden Fall, dann sind sie halt auf mich zukommen zu der anderen, ja, was machst du eigentlich mit unserem Freund? Ja, was, euer Freund, mein Freund? Und das ist ja wirklich wie im Film. Das war Hollywood Live. Ein Eklat auf der Fußgängerzone in eurer kleinen Stadt. Ja, richtig, aber das kam viel härter. Also die drei Mädels haben dann, wie das halt so in einer kleinen Stadt ist, man kennt sich und so im Alter her, vom Alter her kennt sich eigentlich fast jeder jeden. Und dann hat sich das natürlich sehr schnell rumgesprochen. Florian, nochmal die Situation auf der Fußgängerzone. Die Mädels waren völlig baff. Aber wie hast du dich denn da irgendwie, kann man sich da rausreden noch? Nee, also da war es zu viel, da habe ich dann auch gesagt, okay, ich glaube, das können wir erledigen. Ihr habt es jetzt selber rausgekriegt und habt ihn ganz schnell alleine gezogen. Du hast die drei Frauen allein auf der Fußgängerzone stehen lassen und dann bist abgehauen? Ja, so in der Art. Also ich habe dann gesagt, okay, und... Mädels, tschüss. war nicht so gemein. Ja, ne? so in etwa, ja. Und die sind nicht hinter dir her und haben dir einen auf die Nase gegeben? Nee, die haben sich also erstmal die drei intern ein bisschen ihren Privatkrieg austragen, mehr oder weniger. Und ja gut, dann war das halt auch, für mich war das dann von dem Moment dann eigentlich klar, dass es erledigt war. So, das wolltest du aber gerade noch weiter erzählen, dass das noch eskalierte. Was ist passiert? Das kommt noch viel besser. Also auf jeden Fall auf jeden Fall haben die drei dann meinen Ruf gründlich ruiniert. Das ist ja auch noch nicht so tragisch, sag ich mal. Nö, das ist unter Umständen sogar sehr schmeichelhaft, ne? Also nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert und so. Ja. Das war alles schön und gut, bis ich dann vor ein bisschen mehr als einem Jahr mit meiner jetzigen Freundin zusammengekommen bin. Die kommt aus Stuttgart, also ich musste schon weite Wege gehen, um nochmal eine zu kriegen, so nach dem Motto. Und gut, die studiert jetzt in Freiburg und wohnt da in der WG. Ja. Und das ist also echt kurios. Und wiederum einer, der mit ihr in der WG wohnt, kommt aus Villingen-Schwenningen, kennt eine, die aus meinem Landkreis kommt. Ja. Und die wiederum natürlich, die haben dann wohl auch mal plaudert und eine aus seiner WG hat einen Freund, der kommt aus dem Kaff und so weiter und so fort. Und sie so, ach, wie heißt denn der? Und dann, ach, der ist es. Und dann kam natürlich der wiederum zu meiner Freundin, ja, hey, Moment mal, war der letzte Woche in die da und da? Und sie so, ja, da waren wir und so, ah, da warst ja doch du, gell? Und sie so, wieso doch ich? Ha ja, und weil dein Freund und so, und das war mal früher und ganz schlimmer und tralala. Also jetzt versuchen die, deinen Ruf bei der jetzigen Freundin auch schlecht zu machen. Ja, ist ihnen das gelungen? Oder sagt die Freundin, Schnee von gestern, der Junge ist jetzt erwachsen geworden, der macht er nicht mehr? Oder ist da jetzt Misstrauen gesät? Nein, also es ist im Endeffekt so, ich kenne meine Freundin 3 Jahre lang, das heißt, zu der Zeit habe ich sie auch schon gekannt. Und im Endeffekt, ich habe ihr alles erzählt, ich war, ich habe früher noch ein paar andere Aktionen gebracht. Hat sie es dir denn jetzt im Nachhinein verziehen? Ja, klar. Ja. Nee, sie sagt da klipp und klar, das war vor unserer Beziehung. Genau, ist auch die richtige Einstellung. Das ist mir schnuppe, was du da davor gemacht hast, Hauptsache jetzt machst du. Florian, unter uns Männern, wie viele Frauen gibt es denn wirklich im Moment? Eine. Wirklich? Ja. Ehrlich? Ja. Könnte es denn passieren? Ich meine, deine Freundin hört ja so nicht zu heute Nacht. Nee, hört sie nicht. Nee, es könnte nicht. Könnte nicht passieren? Nein. Nein. Also, es hat dir schon Spaß gemacht, aber es war dir dann doch zu stressig letztendlich damals. Im Endeffekt war es dann halt so, dass es war halt, wo es dann aufgeflogen ist, war es halt vorbei im Endeffekt. Ich muss auch sagen, ich habe daraus auch gelernt. Ja. Und ich habe meine Traumfrau auch gefunden, wenn man das überhaupt so sagen kann. Aber tolle Sache. Ich sag das und ich hoffe mal nicht, dass der nur an meinem Stuhl weiter sägt. Also ich hoffe, Florian, dass du mit deiner Traumfrau noch viele schöne Jahre verbringen wirst. Hoffe ich auch, ja. Und dass du dann nicht auf Abwege gerätst, ne? Nee, ich, also da bin ich mir ganz sicher, sowas mache ich auch nur. Kann ich noch ein Autogramm von dir kriegen? Ja, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Und dir alles Gute. Alles klar, danke gleichfalls. Tschüss. Ciao. Ciao. Ihr Lieben, wenn ihr Autogrammwünsche habt oder uns überhaupt schreiben wollt, dann schreibt bitte an den WDR, das Deutsche Rundfunk, 1 Live Domian, Postfach 50600 Köln. Ganz einfach, WDR, 1 Live Domian, Postfach 50600 Köln. Christoph, 27. Hallo? Hallo Christoph. Ach, Domian, ja, hi. Ja, ja, was auch für ein Zufall. Ja, ja, sowas. Ja, nee, ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt durchgekommen Doch, war. Bist du. So, meine VA hatte ich mit meinem damaligen Chemielehrer. Deine VA? Genau. Ja. So, und ich war in einer neuen Stadt gezogen. Ich war damals schon schwul gewesen, wusste es aber gar nicht, ne? Ja. Und hab dann irgendwie mitten im Unterricht an diesen großen Knall bekommen, dass ich mich also echt mit einem Mann da verknallt habe. Du hast mitten im Chemieunterricht dann keinen ausgekriegt. Ja, meine Nachbarin hat mir gesagt, hey, der sieht ja aus wie Robin Williams und die stand auf Robin Williams und ich dachte, ey, wow, das ist es jetzt. Wie alt war der Chemielehrer? Der war 19 Jahre älter, ich war damals 21, er war so 40, 42. Mhm. So, und ich habe mir also irgendwie alles herangesetzt, ihn mal wirklich kennenzulernen. Mhm. Und es passierte dann auch am Heiligabend dummerweise des jeweiligen Jahres und er hat mich dann dummerweise irgendwie verführt. Also ich wollte es eigentlich gar nicht, er hat das aber dann nachher alles so komisch gedreht irgendwie von wegen, also entweder kommst du jetzt mit oder es läuft nicht. Am Heiligabend? Ja, am Heiligabend, ja. Genau. Und es war so, also ich hatte eigentlich, es war also der Mann gewesen, ich hatte mich also wirklich bis dahin noch niemanden irgendwie eingelassen, also so der erste Mann, die erste Liebe, all das und so, es war so unheimlich wichtig. Mhm. Und das lief dann halt auch so entsprechend und ich... Wie gesagt, die erste Nummer mit ihm im Bett und ich war also hoch verliebt gewesen und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass er in jemand anderes verliebt gewesen war. Was? Du wusstest, dass er in jemand anderes war? Ich wusste es eben nicht, das war ja dann... Ach so. Er war also in jemanden verliebt gewesen. Also er hat dich quasi als kleines Sexgeschichtchen da missbraucht oder wie? Ganz genau, eben. Mhm. Und dieses Sexgeschichte lief dann irgendwie 1,5 Jahre während meiner ganzen Ausbildung. 1,5 Jahre? Ja, und das Problem war halt, dass ich... Also nebenher ja noch, also ich hatte meine ganzen Kollegen da bei der Ausbildung, bei der Schule da, ich durfte niemandem etwas sagen, war klar, ne? Mhm. Ich durfte niemandem etwas wissen. Natürlich. Und er hat dann also erstmal mein Bewusstsein tierisch darunter gelitten, weil das Problem war, der Mann war ja, wie gesagt, ziemlich frustriert, weil er an diesen anderen Typen nicht rankam. Mhm. Er war zudem Alkoholiker gewesen. Wann hast du das denn erfahren, dass da noch jemand anderes ist, in den er eigentlich verliebt ist? Ja, in der zweiten Woche, dummerweise. Schon, da war bei mir dann, ja, schon, aber ich meine, da war bei mir natürlich schon wieder alles gesunken, was man irgendwie an Zweifeln haben könnte. War der andere auch ein Schüler oder kanntest du den gar nicht? War ein ehemaliger Schüler, ja. Mhm. Genau. So, dann hast du es trotzdem so lange, über ein Jahr, 1,5 Jahre sagst du, ne? Ja, genau. Hast es dann, warum bist du dann bei dem geblieben? Ja, weil, meine Güte, ich war richtig verliebt gewesen, diesen Mann. Und also er entsprach so richtig diesem Wikinger-Typen, auf den ich früher so abgefahren bin irgendwie. Mhm. Und hast du denn gehofft, dass sich vielleicht dann auch noch was verändert, dass er sich doch nochmal in dich verliebt? Wahrscheinlich war, ja. Ich war total blind, ich war super naiv gewesen damals. Und ich, also ich bin aus, also er hat mich also ziemlich, ich weiß nicht, systematisch vielleicht nicht, aber vielleicht unterbewusst. Aber auf jeden Fall, er hat den ganzen Frust, den er wahrscheinlich an sich selber gerochen hat, den hat er an mir ausgelassen. Und ich habe also hinterher ziemliche Depression bekommen und ein ziemlich niedriges Selbstbewusstsein und habe sogar mein Examen dann geschmissen, um es dann hinterher nochmal zu wiederholen, weil ich gehört hatte, dass der nächste Kurs dann einen neuen Chemielehrer hätte, was dann leider nicht der Fall war, da war er dann wieder da. Das stelle ich mir höchst bedrückend vor, wenn man dann auch noch in der Klasse von dem sitzt, wie kann man sich da auf Chemie konzentrieren? Ja, ich war eigentlich ganz gut. Was? Ich war also eigentlich ganz gut. Also wenn ich heute den Leuten erzähle, dass ich eine 1 in Chemie habe, dann denken die natürlich sofort an Sex und sowas. Ja. Aber du hast auch regelmäßig mit ihm gepennt die ganze Zeit. Ja, genau. Also ich bin auch nicht von ihm losgekommen. Wie ist es ja, aber irgendwann bist du losgekommen. Wie ist es dann zur Trennung gekommen? Das war so, dass er irgendwie Geburtstag gefeiert hatte und er hatte also diesen anderen ehemaligen Schüler, in den er weiterhin verliebt war. Den hat er dann zu seinem Geburtstag eingeladen. Mhm. Diese ganz, ist ja eigentlich ein ziemlich symbolischer Tag, ein ziemlich wichtiger, auch für jemanden, mit dem man irgendwo dann doch eine Affäre, Beziehung hat und so weiter. Und er hat behauptet, er würde also allein an seinen Geburtstag reinfeiern, weil er so traurig wäre, dass er alt wäre. Mhm. Und er hat sich dann irgendwie bei ihm zu Hause sein Geschenk abgeliefert hatte und alles, ne? Und wie man das halt so macht als treudofer Diener, wie auch immer. Mhm. Da habe ich dann also rausbekommen, dass er in der Zeit mit seinem Liebling da halt im Café oder in so einem Restaurant gesessen hat. Und er kam dann also ziemlich spät abends besoffen nach Hause, hat mir das also dann am Telefon dann so erzählt und ich war dann innerhalb von ein paar Minuten bei ihm gewesen. Mhm. Ich bin durch die ganze Stadt wie mit Lightspeed gefahren und saß dann also bei ihm und er war so richtig breit und widerlich und eklig und wäre mir eigentlich gar nicht schwer gefallen, also mich von ihm zu trennen im Moment, denke ich mal. Aber ich war so sauer und ich weiß es nicht. Ich wollte irgendwas aufholen oder wiederhaben oder wie auch immer, ne? Also ich habe mir den Arsch gekniffen. Und er hat dann gesagt, entweder kommst du jetzt mit ins Bett oder du kannst abhauen und den Schlüssel hier lassen. Ja, und das, ich weiß nicht, dann sah ich also wieder alle Schiffe sinken und habe mich dann also neben ihn gelegt, ne? Und habe gedacht, entweder bringe ich den Typen jetzt um oder ich verlasse die Stadt. Ich hoffe, du hast die Stadt verlassen. Ja, ich habe die Stadt verlassen. Hey, richtig. Du hast wirklich die Stadt verlassen? Ja, klar. Ja. Und das ist ja quasi, das war die Radikallösung. Das war die Radikallösung. Quasi von heute auf morgen und das ist ja auch gelungen dann. Das ist mir dann auch, ich habe das Examen dann noch gemacht irgendwie und ich bin dann also, habe den Kontakt völlig abgebrochen und innerhalb von einem Tag auf den nächsten wusste die Szene nicht, wo ich geblieben war, die ganzen Bekannten alle, ich habe also den Kontakt dann völlig abgebrochen. Hattest du denn während dieser Zeit auch keine anderen Beziehungen zu anderen Männern oder Jungs? Das hat sich dann so ergeben, er hat das so gedreht, dass er sein eigenes schlechtes Gewissen so gedreht hat, dass ich mich auch mal für andere Männer interessieren sollte. Und dann wie denkst du heute über diesen Mann? Schlecht, ne? Hör ich. Ich weiß es nicht, also ich weiß ja, ich meine, ich kann das in gewisser Weise vielleicht mit dieser Distanz jetzt so sehen, dass er vielleicht selber tierische Probleme hat und das irgendwie alles argumentieren, aber Tatsache ist, wie er mich so letztendlich behandelt ist. Also ich finde das sehr, sehr, sehr, sehr klein. Unter aller Sau. Ja. Ja. Somit ist deine erste schwule Lebensphase und deine Coming-out-Phase auch sehr verschattet, ne? Durch diese ganze Geschichte. Kleiner Albtraum, ja. Kleiner Albtraum, ne? Ich hoffe, du hast bessere Männer kennengelernt. Habe ich, ja. Hast du. So soll es auch bleiben, Christoph. Ich hoffe, ja. Alles Gute. Schönen Abend. Tschüss. Herzlich willkommen, Marianne. Marianne ist 40. Hi, Marianne. Hallo, Domian. Unser Thema: verhängnisvolle Affären. Ja, ich verfolge deine Sendung schon sehr lange und das Thema ist noch nie gefallen, was ich habe. Und zwar, ich habe durch eine verhängnisvolle Affäre habe ich eine schlimme Krankheit bekommen. Inwiefern? Eine Geschlechtskrankheit. Was für eine Geschlechtskrankheit? Bitte? Was für eine Geschlechtskrankheit? Ja, Louis. Wie? Louis. Was ist das? Syphilis. Syphilis, Ja. Und zwar, das war so, ich war verheiratet und mein Mann ist damals, ich bin immer so klar gekommen mit ihm. Und er ist dann, hat mich ziemlich oft allein gelassen und ich bin dann oft fortgegangen, habe dann einen Typen kennengelernt. Und er hat mir dann seine Telefonnummer gegeben, ja, dann habe ich ihn mal angerufen, schon alleine zu Hause. Und dann ist er gekommen und haben wir halt so getrunken ein wenig und ist halt passiert, dass wir halt dann Rambazamba, ne? Ja. Und dann ist er wieder gegangen und dann war ich wieder mal alleine und dann habe ich ihn wieder angerufen. Und dann hat es geheißen, er ist aus der Armee rausgeschmissen worden. Und ich habe mir damals keine Gedanken mehr gemacht, also der ist kurzfristig entlassen worden. Also, du hast dich bei diesem Mann infiziert. Ja. Nur ist Syphilis eine schlimme Krankheit, aber heutzutage, wenn man sie rechtzeitig erkennt, ist sie heilbar. Hast du sie nicht rechtzeitig erkannt? Doch. Ich bin dann in meine Heimatstadt zurück. Und von da bin ich behandelt worden von einer Hautärztin. Beschreib doch mal die ersten Symptome. Wie hat sich diese Krankheit bemerkt? Es war ein Pickel am Rücken, der hat furchtbar gejuckt. Ein Pickel am Rücken, also nicht am Geschlechtsteil? Nein, ein Pickel am Rücken. Und dann habe ich eine Salbe gekriegt und dann ist der Pickel größer geworden. Also so, der hat ausgeartet zur Mutter mal. Ja. War Zentimeter groß und dann bin ich wieder hin und dann hat sie gesagt, da müssen wir mal Blut abnehmen. Dann bin ich danach doch wieder hin. Ja, und dann hat sie eben mir das ins Gesicht gesagt und ich sollte ihr den Namen sagen, habe ich gesagt, na, ich habe mich damals halt furchtbar geschämt, das war 1979, sowas in dem Dreh, 1980. Man hat dich dann aber heilen können? Nein. Nein? Nein. Sie hat mich behandelt, ich habe dann ziemlich oft so jeden Tag jeden zweiten Tag nach der Arbeit habe ich zu ihr hingemusst, da hat sie mir Penicillinspritzen gegeben. Und dann hat sie gesagt, so, jetzt haben wir es geschafft. Ja, und dann, ja, ich war dann glücklich und zufrieden und froh und Gott, ich habe es geschafft. Und 15 Jahre später bekomme ich Haarausfall und dies und jenes und die Juckerei geht los. Also 15 Jahre später, das heißt also jetzt vor 3-4 Jahren. Bitte? Das heißt vor 3-4 Jahren hast du dann wieder neue Symptome bemerkt. 95, ja. Und dann an meinem Geburtstag genau habe ich dann wieder erfahren, dass das wieder neu also losgegangen ist und die... Heißt das, dass es damals dann doch nicht richtig kuriert worden ist? Nein. Und in der Zwischenzeit hat sich das Virus oder die Krankheit weiter verbreitet, ohne dass du es gemerkt hast? Genau. Wie schätzen denn deine Ärzte oder dein Arzt jetzt die Heilungschancen ein? Ich meine, da ist ja nun sehr viel Zeit ins Land gestrichen. Diese Ärztin hat mich dann ins Krankenhaus überwiesen und da war ich dann 9 Tage und die haben halt da bloß Blutabnahme und so weiter und so fort. musste noch zur Neurologin und die hat gesagt, da können wir bloß eins machen, so und so viele Millionen Einheiten Penicillin geben. Mhm. Und das wollten sie mir dort machen, habe ich aber gesagt, nee, ich will heim, das können mir dann die Ärztin auch machen. Mhm. Und die hat mir das ja auch vorgeschlagen gehabt davor noch, aber wie ich dann wieder hin bin, wollte sie es nicht machen. Sie hat also ihren Sohn immer vorgeschickt und hat sich rausgeredet, weil sie wollte diese Schritt nicht auf sich nehmen. Mhm. Ich war dann verzweifelt und sie hat mich wirklich abgewiesen. Und dann habe ich meinen früheren Hausarzt angerufen, ob er das macht. Und er hat gesagt, natürlich. Und dann bin ich zu ihm gegangen und dann musste ich 14 Tage lang, also Wochenende ausgeschlossen, musste ich also am Tag 30.000 Millionen Einheiten also nehmen. Also eine richtige Hammerbehandlung war das. Das war der Hammerbehandlung. Wie ist es jetzt? Nun haben wir 98. Wie geht's dir heute, Marianne? Ja, ich habe furchtbare Schmerzen. Ist es denn so, dass man die Krankheit im Griff hat oder ist es heilbar? Ich bin im dritten Stadion und die hat noch gesagt, das wäre das zweite und das ist heilbar. Mhm. Und dann habe ich noch einmal angerufen, hat sie sich verraten, hat sie gesagt, ja, wahrscheinlich hat sie doch ein schlechtes Wissen gehabt und hat sie gesagt, jetzt ist das dritte Stadion so. Und das ist nicht mehr heilbar. Man kann es zum Stillstand bringen, aber man muss regelmäßig bis zum Lebensende in Abständen von einem halben Jahr Blut abnehmen lassen. Also eine ganz gravierende Folge von deiner verhängnisvollen Affäre damals, die dann zum quasi jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zum Verhängnis für dich geworden ist. Ja. Wie denkst du heute darüber im Nachhinein, dass du dich auf diesen Mann eingelassen hast? Ja, mein Gott, ich habe damals war es okay, aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, dass das ein Schwein war. Ich weiß es nicht, ob es gewusst hat oder nicht. Er ist ja gleich aus der Armee gefeuert worden. Und mein Gott, ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Ne? Wie ist es denn, warst du dann danach, du warst verheiratet, ne? Ja. Hast du deinen Partner aufgeklärt darüber? Nein. Ich habe auch nichts mehr mit ihm gehabt, also ich habe es nicht gebraucht. Hast du denn jetzt mal so Revue passieren lassen, 15 Jahre ist eine lange Zeit. Hast du in der Zeit, in den 15 Jahren auch noch Kontakte zu anderen Männern gehabt? Nein, also das war, es waren meistens also das Impotente. Ne? Und, ich will nur darauf hinaus, ob du vielleicht auch noch jemanden angesteckt haben könntest. Hast du darüber nachgedacht und die Leute entsprechend informiert? Ich habe den einen, also den habe ich noch einmal zu mir gebeten und habe nicht direkt jetzt gesagt oder gefragt, sondern habe jetzt ein wenig so nachgefragt, ob er irgendwelche Beschwerden hat und so weiter und so fort. Bei dem war aber alles in Ordnung. Wie schon gesagt, die waren, also es waren zwei und die waren impotent. Und außerdem muss ich sagen, ich habe gar kein Verlangen mehr, Angst habe. Das ist immer im Hinterstübler bei mir. Natürlich, ja. Dass ich jemanden anstecken könnte und will ich mir und vor allem dem anderen nicht anders, weil das ist furchtbar, mit sowas zu leben. Ne? Das ist eine sehr traurige Geschichte. Die ist sehr traurig und ich wünsche dir für deine Gesundheit, wenn es auch eine sehr komplizierte Situation ist im Moment, wirklich von Herzen alles Gute, Marianne. Danke, Domi. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich die Sabine. Hallo. Sabine ist 39. Ja, richtig. Und jetzt am Telefon. Ja, richtig. Ja, Sabine. Ja, also ich wundere mich, ich bin ganz schwer durchgekommen und bekomme gerade die Dame hier vor mir ans Telefon. Also ich habe auch eine ziemlich schlimme Gesundheitsgeschichte durch solche Affäre. Mhm. Ich habe 1983 geheiratet und die Ehe verlief sehr schlimm. Sehr gewalttätig mit der Zeit dann und dann auch, mein Mann fing dann an, fremd zu gehen und hat mich dann mit HIV angesteckt. Das war der Schluss. Also ich habe mich dann von ihm getrennt, weil es also ziemlich heftig war. Wir wollten auch nicht mehr arbeiten gehen und alles solche Geschichten halt. Wann war es dir denn klar, dass er dich... Im Nachhinein. Also mir ging das während unserer Ehe. Ich war 12 Jahre eigentlich verheiratet, aber nur 5 Jahre mit ihm zusammen. Und ich hatte mich nach 5 Jahren von ihm getrennt. Und dann nochmal ein weiteres Jahr, fing es mir an, also mir ging es nicht so gut und ich hatte eine Hausärztin, die gleichzeitig meine Gesprächstherapeutin war. Und die fing dann an, die sagte dann so, meine Leberwerte wurden sehr schlecht und Blutwerte. Und sie kannte auch meine Geschichte dazu, meine persönliche Geschichte. Und irgendwann sagte sie dann zu mir, sag mal, willst du nicht mal einen AIDS-Test machen? Also, weil sie einfach nicht mehr wusste, woher diese schlechten Werte kamen. War vorher das Thema AIDS überhaupt ein Thema für dich? Oder, ja, also das schon. Makabre war, dass ich 1985 bei der Berliner AIDS-Hilfe als Verwaltungsangestellte gearbeitet habe, aber ansonsten so im persönlichen nicht. Umkreis eigentlich nicht, nee. So, dann hast du den HIV-Test gemacht? Ja, dann habe ich den Test gemacht und habe dann 1989 habe ich das Ergebnis bekommen und war natürlich erstmal ziemlich geplättet. Und das war dann auch im Nachhinein klar, dass das von deinem Mann gekommen ist? Ja, also man kann ja, wenn man den Test macht, kann man anhand der Dichte der Viren sehen, also ob das jetzt gerade eine neue Infektion ist oder ob die schon ein bisschen älter ist. Und die sagten dann, also das muss schon Jahre zurück sein. Also ich muss mich schon ziemlich früh, so 84, 85 von ihm angesteckt haben. Als das Ergebnis dann endgültig feststand, wie hast du dich da gefühlt? Na, ich war geplättet. Ich hab's nicht geglaubt. Man glaubt es dann natürlich erstmal nicht. Ich meine das auch in Bezug auf den Mann. Wie hast du da den Mann? Ja, da war ich also ziemlich. Erstmal habe ich ihn damit konfrontiert. Mhm. Ich meine, es war eine ganz schlimme Trennung. Ich musste untertauchen 2 Jahre und habe dann mich aber daraufhin bei ihm gemeldet und habe mit ihm gesprochen. Er sah auch sehr krank aus dann, als ich ihn wieder sah. Also er war immer ein ziemlich breiter, kräftiger Kerl. Und als ich ihn dann wieder sah, war er sehr abgemagert, sehr krank aussehend, hat es aber abgestritten. Meinte eben, er hätte kein AIDS. Und zu der Zeit war es so, also ich war einfach nicht kräftig genug, um mich darum zu streiten und ihn anzuzeigen und habe das erstmal so fallen lassen. Dann habe ich mich scheiden lassen. Das war jetzt aber erst vor 2 Jahren und habe also in dem Rahmen dann auch, wollte dann auch, dass er eben also einen AIDS-Test macht. Also kann man ja gerichtlich dann verfügen lassen und dann war er nicht mehr auffindbar. Wie geht es dir denn heute? Sehr schlecht. Ich bin jetzt schon erkrankt, also ist ja nun schon 9 Jahre her und bin ziemlich krank. Der Kontakt ist zu dem Mann nicht wieder auf... Nee, also ich habe mich scheiden lassen, wie gesagt, und wollte eine richterliche Verfügung da ergehen lassen und der war nicht mehr auffindbar, der Mann. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Sabine, dann wünsche ich dir auch, du bist erkrankt, hast du, uns geht ja nicht so gut. Ja. Von Herzen, dass es doch wieder ein bisschen besser geht demnächst. Oder sogar ein bisschen viel besser geht. Hoffe ich doch. Alles gut und danke für deinen Anruf. Ja, und ich hoffe, dass es dazu auch beiträgt, dass eben auch Leute im Hetero-Bereich ein bisschen mehr hingucken. Ich würde es mir so wünschen. Genau, deswegen rufe ich eigentlich an. Ja, das ist auch sehr, sehr richtig und sehr gut. Vielen Dank, alles Gute. Tschüss. Jetzt habe ich noch den oder die Dani am Telefon, 32. Ja, hallo, wunderschönen guten Morgen. Die Dani, hi. Ja, ich habe etwas ganz Schreckliches zu erzählen. Und zwar habe ich kurz vor meiner Scheidung meinem Ex-Mann etwas ganz Schlimmes angetan. Ich habe mich irgendwann, das war ein Abhängigkeitsverhältnis, also er ist Alkoholiker. Und irgendwann habe ich mich sehr erniedrigt gefühlt und wollte ihn dann halt auch erniedrigen. Also so das Allerschlimmste am Menschen antun, was man am Menschen antun kann. Und dann kam halt, habe ich mit einer Freundin telefoniert und die meinte, weißt du was, wenn er so besoffen ist, würde ich dem Scheiße und das Kissen machen, ne? Na gut, so weit bin ich nicht halt gegangen. Ich habe mich halt nicht... Ich habe schon einen Schreck bekommen. Also nein, habe ich nicht gemacht. Aber weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe ihm was in die Jackentasche getan. Nein! Damit er da reinpackt. Doch, das wollte ich. Von dir? Dein, ja. Von dir? Ja, wirklich. Total asozial, total... Dani, du bist asozial? Nein, eigentlich natürlich nicht. Nein, aber in dem Moment war mir alles egal. Ich bin fast durchgedreht. Ich habe mir Schlüssel nachmachen lassen, bin in die Wohnung rein. Also weil... Ich bin nachspioniert. Also weil diese Affäre so verhängnisvoll war und du dich so erniedrigt gefühlt hast, war das die Rache? Ja, ich wollte irgendwie nur noch das Allerschlimmste und ich... Hast du irgendwann mitbekommen, wie... Der hat mich angezeigt, das kam zur Staatsanwaltschaft. Und hast du eine Strafe bekommen? Ich habe dann alles geleugnet, ich war halt... Das ist sehr pfiffig von dir. Ja, aber... Er hat aber wirklich voll reingegriffen. Ja, der muss da voll reingegriffen haben am nächsten Tag. Aber ich wollte, ich wollte ihn erniedrigen, so wie ich mich eigentlich gefühlt habe. Und ihm eins auswischen. Ne? Ja, und stattdessen hat es mich aber erwischt. Mann. Ich bekam die Anzeige. Aber du bist ja gut rausgekommen, Gott sei Dank. Ja, also es ging dann noch viel weiter. Keine schlechte Idee, ne, um mal Rache zu üben. Ja, aber doch ziemlich unter aller Sau. Unter allen Niveau natürlich, ne? Ja, müssen wir hinzusagen. Aber manchmal sind die Sachen ja gar nicht so schlecht, die so unter aller Sau sind. Ne? Manchmal. Natürlich nicht immer. Ja. Dani, du hörst die Musik. Die Sendung ist zu Ende. Danke für deinen Anruf. Ja. Bye, bye. Tschüss. Ich wünsche euch viel Glück. Ja, ciao. Ihr Lieben, in der Technik, Annette Bastian. Und wir sind morgen wieder da. Offene Sendung. 1 Uhr, Radio 1 live. Und WDR Fernsehen. Eine schöne Nacht. Bis dann, ciao.